1. ICH Beobachtet Ern ut all die unter Drucken, die unter der Sungeschied, die unter Druckten Weinen, doch niemand trostet SIE, und SIE erfahren gewalt durch ihr unter Drucker, 1. Das ihnen gemen beistet. 2. Angesichts dieser Zustand lobte ICH die bereits verstorbenen mehr als die noch lebenden. 3. Noch glücklicher Scherz der ICH jedoch dengenigen ein, der noch nicht geboren worden somit das Jubel, das unter der Sungeschied, nicht erleben must. 4. Des Weiteren erkannte ICH, das jegliche Anstrengung und jedes geschickte Handeln oft aus nied gegenüber dem nächsten resultiert, auch dies erweist sich als Schinlos und ein vergebliches Bemühen. 5. Der Tor hingen verschränkt die Hand und richtet sich selbst zugrund. 6. Ein Handvoll Ruhe ist besser als zwei Handvolle Musel und vergeblichen Strebens. 7. Ernut beobachtet ICH ein weitere Sinnlosigkeit unter der Sun. 8. Ein Mensch steht all ein die, one Gefahrten, weder Sohn noch Bruder, doch sein Arbeit findet kein End, und sein Organ werden des Reichtums nicht satt. Erfragt sich, für wen arbeitet ICH so hart und versichte auf Guts? Auch dies ist Schinnlos und ein schmerzlich Plackerei. 9. Zwei sind besser dran als einer allein, denn SIE erhalten einen Gütenlohn für ihr gemeinsame Arbeit. 10. Wenn einer von ihnen fällt, kann der ander seinen Gefahrten aufhelfen, doch wehe dem Einzelnen, der Störsten niemanden hat, der ihn wieder aufrichtet. 11. Ebenso wird es zwei Personen warm, wenn SIE beieinander liegen, why aber soll ein Einzelner warm finden? 12. Und wenn jemand einen einzelnen überwältigen kann, so werden zwei im gemeinsamen Widerstehen, ein Dreifach schneller sich zu dem nicht so leicht zerreißen. 13. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, aber törichter König, der sich nicht mehr belehren lässt. 14. Denn jener junge Mann stieg aus dem Gefängnis auf, im König zu werden, obwohl im Reich des anderen Königs am geboren wird. 15. ICH beobachtet, YL mention, die unter der Sun lebten, sich dem Jungen Nachfolger zuwanten, de die Position des Königs übernehmen sollte. 16. Die Zalder mention, die im Folgten, war unendlich groß, denn werden sich spätere Generationen nicht über in freuen. Auch dies erweist sich als Schinnlos und ein vergebliches Bemühen. 17. Acte auf den Verhalten, wenn du das Haus Gottes betrittst. Es ist besser, hinzugehen, zuzuhören, als Opfer dazu bringen, why die Toren, die unwissen Boses tun.